Ja, dann, liebe Genossinnen und Genossen, werte Interessierte, ich begrüße euch alle recht herzlich zur heutigen Veranstaltung Queerfeminismus und Islam, eine feministische Kritik von Naida Pintul. Freue mich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid, um heute mit uns gemeinsam dieses spannende Thema zu diskutieren. Wobei dem Diskussion ein, ich denke, etwa einstündiger Vortrag vorausgeht, der auch tatsächlich als Vortrag am Stück bitte erstmal stattfinden sollte. Und dann im Nachgang können wir gerne beherzt streiten, aber wie gesagt, respektvoll. Wenn ich sage wir, diese Veranstaltung wird organisiert von der Gruppe What's Left aus Hannover, die damit heute hier auch ihr Debüt feiert. Und außerdem der Gruppe Association contre la Barbarie aus Hameln. Details zum Hintergrund, warum das dazu gekommen ist, erspare ich euch. Können wir gerne im Nachgang vielleicht bei einem Getränk erörtern. Warum wir das Ganze machen, dazu möchte ich nur so, ich sag mal nicht im Wortlaut, aber doch zumindest in die Richtung gehend, einen alten weißen Mann bemühen, der vor etwa 150 Jahren festhielt, dass die Kritik der Religion jeder weiteren Kritik vorauszugehen hat, weil eben genau diese Kritik der Religion die Verhältnisse, unter denen wir leben, überhaupt erst als von Menschen gemachte und damit auch von Menschen veränderbare dastehen lässt. Und während das bereits vor 150 Jahren durchaus in der Linken eine Binsenweisheit war, hat sich bis dahin oder bis heute einiges getan, was ich an drei Beispielen ganz kurz aufgreifen möchte. Zum einen, das mag jetzt also wie irgendwie Dorffolklore klingen, aber es ist mir trotzdem wichtig, das zu erwähnen, während es anno 2018 oder 2019 der Fall ist, dass wenn 14 vollkommen zu Recht gesellschaftlich marginalisierte und trotzdem richtigerweise zu bekämpfende Nazi-Vollidioten sich am Hildesheimer Hauptbahnhof einfinden, um dort eine Demonstration durchzuführen, dann gibt es erfreulicherweise, und ich war auch gerne dabei, 2000 Menschen, die sich denen in den Weg stellen und auch gerne eine Anzeige dafür in Kauf nehmen. Wenn aber gleichzeitig ebenfalls im Jahr 2018 oder 2019 40.000 Menschen zur Einweihung der DITIB-Zentralmoschee inklusive Erdogan-Besuch nach Köln kommen, dann gibt es keine organisierte linke Gegendemo. Und das lasse ich erstmal so stehen. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, wo im Iran unglaublich mutige Frauen und auch Männer und gerne auch alle, die sich nicht in diesen Kategorien wiederfinden, auf die Straße gehen, um gegen eine Gesellschaft zu rebellieren, in der die Religion das Leben vollumfänglich bestimmt. Ja, und diesen Menschen gebührt auch unsere Solidarität, wenn wir heute Abend hier über den Zusammenhang von Queerfeminismus und Islam zu sprechen kommen. Außerdem ist es, glaube ich, in diesem Jahr oder Ende letzten Jahres passiert, dass in Frankfurt eine Veranstaltung stattfinden sollte mit der algerischen Frauenrechtlerin, und jetzt verzeiht wieder meine Sprachunkenntnis, ich spreche es einfach mal falsch aus, Naila Shikri, ihres Zeichens aus Algerien geflohen vor islamistischen Wahnsinnigen. Und wenn sie in Deutschland über ihre Erfahrungen berichtet und sagt, lasst uns gemeinsam auch gegen religiöse Rechte kämpfen, dann wird sie von Menschen, die sich selbst als Antifaschisten und als Linke verstehen, mit Plakaten, auf denen die Namen der Opfer des NSU aufgelistet sind, implizit zur Mittäterin gemacht, die quasi mitgeschossen hätte und die Veranstaltung verhindert. So viel zu Beispielen zum Zustand der Linken im Jahr 2020, 2019, wie auch immer. Und warum das passiert, das hat in unseren Augen sehr viel mit dem Aufkommen postmoderner Theoriebildung zu tun, die am prominentesten im Bereich des Queerfeminismus, aber auch im Bereich der Critical Whiteness vertreten ist oder rezipiert wird. Und damit sind wir beim Vortrag. Genau in diesen postmodernen Strömungen finden sich Begründungen, warum es für Linke sich hier und heute schicken würde, mit Vertretern des konservativ-orthodoxen Islam gemeinsam gegen völkische Rechte zu kämpfen. Ich hoffe, dass die Referentin, zu der ich jetzt gleich noch ein paar Worte verlieren werde, uns helfen wird, diesem in unseren Augen Missverständnis entgegenzuwirken und dafür auch gute Argumente mitgebracht hat. Naida Pintul ist Zum einen in der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes aktiv, außerdem im Zentralrat der Ex-Muslime. Sie hat zahlreiche Vorträge schon gehalten zu einer feministischen Prostitutionskritik, aber auch eine feministische Islamkritik, hat zu diesem Thema auch bereits in verschiedenen Sammelbänden, ich meine, Freiheit ist keine Metapher, im Querverlag erschienen, ist da ein Buch, was mir einfällt, aber auch in der Jungle World entsprechende Veröffentlichungen getätigt, weshalb wir sie als höchst eloquent in dieser Thematik erachten. Und ich freue mich dahingehend auf den Vortrag. Und bevor ich jetzt final das Wort endlich an dich übergebe, möchte ich noch auf Spielregeln hinweisen, die sich eigentlich als selbstverständlich darstellen. Und ich hoffe, jeder, der sie auch als selbstverständlich erachtet, sieht es mir nach, dass ich diese Selbstverständlichkeit jetzt nochmal ausspreche. Aber lasst uns, wie gesagt, bis zur Diskussion warten mit dem Vortrag von Kritik, Anmerkungen und dergleichen. Lasst uns diese Anmerkungen in einem zeitlichen Rahmen von, was weiß ich, 60 Sekunden, so eine Minute, anderthalb Minuten erstmal jeweils pro Wortmeldung verbleiben. Lasst uns dabei respektvoll miteinander umgehen. Ich denke, wir kriegen das hin und gerne auch scharf diskutieren. Deswegen sind wir hier. Ich freue mich, dass wir so zahlreich auch hier sind. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen und übergebe damit gerne das Wort an Naila. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Mich würde schon interessieren, wer ihr als Gruppe eigentlich seid, die so einen Vortrag organisieren. In welchem Sinne, wer wir sind? Ja, also konnte man online jetzt nicht so herauslesen, was ihr eigentlich sonst macht. Also, wenn du jetzt ein Bekenntnis wünschst, also ich für mich kann ganz klar sagen, ich hoffe auf die Aufhebung der Widersprüche des Kapitalismus auf höherer Stufe. Du kannst es gerne Kommunismus nennen. Ich denke, Naida ist durchaus dem Kommunismus auch nicht abgeneigt, falls es da Zweifel geben sollte. Wir kommen aber auf dieser Grundlage offensichtlich derzeit zu unterschiedlichen aktuellen Analysen, über die wir jetzt gerne diskutieren können im Nachgang. Reicht das? Wir sind für den Kommunismus oder mehr? Ich wollte eigentlich wissen, was ihr sonst so macht. Wir organisieren im Wesentlichen Veranstaltungen zu Themen, von denen uns bewusst ist, dass in der Mehrheitslinken dazu andere Positionen vorliegen. Wir haben uns zum Beispiel kürzlich mit salafistischer Ideologie auseinandergesetzt und haben dafür damals auch Vorwürfe erhalten, wir wären ja Rassisten. Interessanterweise wurde der Vortrag, Entschuldigung, jetzt wird es ein bisschen länger, aber wir können die Einleitung vielleicht auch kürzen, wurde der Vortrag explizit an Beispielen von Konvertiten dann quasi abgehandelt, wo man ja durchaus den Rassismusvorwurf vielleicht nur schwer anbringen kann. Und haben uns auch mit einem Vortrag zu türkischen Faschisten und türkischen Islamisten hier in Deutschland auseinandergesetzt, die wir für ein wichtiges Betätigungsfeld für Antifa im 21. Jahrhundert halten. Oder auch zum Thema Iran, wo viele Exil-Iraner zur Veranstaltung kamen und sagten, und übrigens das mal, das ist jetzt ein bisschen emo-mäßig hier am Anfang, aber du hast gefragt, es ist unfassbar, wenn Exil-Iraner, die seit 20 Jahren hier leben, zu dir kommen und sagen, danke, liebe deutsche Linke, dass ihr nach 20 Jahren, die ich hier lebe, das erste Mal was Vernünftiges zu diesem Thema sagt, ja, und nicht auf der Seite der vom Imperialismus gebeutelten iranischen Mullah-Wahnsinnigen steht, sondern sagt, die sind der Feind und wir stehen auf der Seite derer, die wenigstens mal bürgerliche Verhältnisse hier wollen. Leider saßen wir dort in einem Kreis, der dem Anliegen nicht gerecht wurde. Aber es ist aufgezeichnet, man kann sich das gerne nochmal anhören. War das ausreichend? Und ich weiß nicht, wie ihr es mit dem Kommunismus haltet, aber wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, habt ihr euch mitschuldig gemacht. Also, okay. Achso, und eine Sache noch. Also, wir können das gerne danach, wir sind danach noch hier, können gerne mit uns reden, aber das passt. Also, wir würden uns gerne im Vortrag erstmal machen. Ja. Wir sind danach noch hier, können uns gerne fragen, was wir machen, was wir vorhaben, aber im Anschluss. Und eine wichtige Sache, Verzeihung noch für die Diskussion, weil ich ja auf dem vorher verteilten Flugblatt schon davon las, es wäre uns ein Anliegen, dass die Diskussion auf den Vortrag und das, was dort gesagt wird, Bezug nimmt. Es gibt noch andere Punkte, das ist mir bekannt, warum Leute Kritik an Naida Pintul oder ihren Positionen äußern. Die sollen aber nicht Gegenstand der Diskussion sein. Das könnt ihr gerne problematisch finden, aber uns wäre es ein Anliegen, dass wir über den Vortrag reden und gerne im Nachgespräch. Ich denke, Naida ist auch gesprächsoffen für andere Punkte, aber die Diskussion soll sich dem Vortrag widmen und alles Weitere gerne danach. Vielen lieben Dank und jetzt endlich, ich gucke nicht mehr auf die Uhr. Naida, du hast das Wort. zunächst mal möchte ich tatsächlich auch noch zu Naila Chikri anmerken, die ich auch persönlich kenne und die fantastische Arbeit macht, die tolle politische Arbeit macht, die sich in Berlin auch in der säkularen Flüchtlingshilfe engagiert, gerade eben auch für Leute, die vor den repressiven Strukturen des Islam geflohen sind. Und es hat mich wirklich entsetzt, dass wirklich jemand wie sie, die auch diese repressiven Strukturen selbst erlebt hat, dass sie wirklich in Ecken gerückt wird, mit denen sie nichts zu tun haben möchte, von denen sie sich stets distanziert hat. Naila sieht sich im Gegensatz zu mir schon weiterhin als Muslimin, also sie ist gläubig, aber eben nicht in diesem schriftgläubigen Sinne oder nicht in einem Sinne, wie die islamische Community sie wirklich als Muslimin akzeptieren würde, aber sie ist eben keine Ex-Muslimin in dem Sinne. Und mich hat das wirklich alles sehr entsetzt, weil sie wahnsinnig gute Arbeit macht und es spricht schon wirklich auch für dieses sehr mangelhafte Verständnis für eben Religionskritik, dass jemand wie sie so ausgebootet wird und so behandelt wird. Und sie ist eigentlich in dem, was sie tut oder in dem, was sie schreibt, ist sie verhältnismäßig moderat, wie ich finde, gerade auch, weil sie sich dem Islam noch zugehörig fühlt. Und es war wirklich eine Aktion in Frankfurt, die für mich überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Also das erstmal nur vorweg. Mein Thema lautet Queer Feminismus und Islam, eine feministische Kritik. Das impliziert also, wenn ich diesen Vortrag Queer Feminismus und Islam nenne, impliziert das, dass da eine gewisse Affinität des einen für das andere herrscht. Und diese Affinität geht eben gerade vom Queer Feminismus aus und wenn man sich jetzt fragt, aber was meinst du denn damit oder wie willst du das an Beispielen veranschaulichen, da habe ich natürlich eben ein bisschen was in petto, damit auch so ein bisschen empirisch klar wird, was ist damit eigentlich gemeint. Zunächst mal möchte ich darauf eingehen, dass es 2017 oder Ende 2017 in Berlin eine Konferenz gab, die sich Feminislam nannte. In Berlin veranstaltete die Junge Islamkonferenz dieses Event namens Feminislam mit islamischen wie queer-feministischen Teilnehmerinnen, dessen Ziel unter anderem ist, ich zitiere, wir fragen nicht, wie offen ist der Islam für Feminismus, sondern wie offen ist der Feminismus für Islam. Zitat Ende. Kritisiert wurde eben die Organisation Terre de Femmes, Nejla Kelek, die auch eine der Vorsitzenden ist, und eben auch Alice Schwarzer, die laut Missy Magazine-Mitbegründerin Stephanie Lohaus, Zitat, viel zu universalistisch, Zitat Ende, argumentiere. Gleich im ersten Referat sagt Stephanie Lohaus, sie hat von Islam wenig Ahnung und die volle Privilegienkarte gezogen. Lady Betray, die im bürgerlichen Leben Rehan Shahin heißt, auch zur Semiotik des Kopftuchs promoviert hat, sagt, Zitat, Feminismus ist dann als westlich konnotiert, wenn er universal sein will. Zitat Ende. Diesem Vorwurf liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Frauenemanzipation als politisches Projekt und als Utopie immer nur für weiße, westliche, Mittelschicht-Cis-Frauen gesprochen habe, wie es heute Ressentiment beladen heißt. Ein Feminismus der heimlichen Partikularinteressen, also der allen Frauen, die diesem Merkmal nicht entsprechen, gewaltvoll übergestülpt würde und Faktoren wie Race und Class ignoriert hätte. Ein weiteres Beispiel ereignete sich oder durchlief das Jahr 2018, als die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel eine Rede im Bundestag hielt, in der sie von nichtsnützigen Kopftuchmädchen und alimentierten Messermännern sprach. Sie würden, Zitat, unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern, Zitat Ende. Jetzt hätte es natürlich einige Möglichkeiten gegeben, diese Zitate auch zu kritisieren. Es wurde aber meines Erachtens die schlecht möglichste Kritik oder auch fast Kritik in Anführungszeichen gewählt, seitens einer jungen Frau, Bianca Wilsinski heißt sie, aus NRW stammend. Sie schrieb auf ihrer Homepage, Ich musste auch sofort an die vielen Menschen denken, die ihr Kopftuch freiwillig tragen, sei es aus religiösen oder aus modischen Zwecken oder sogar aus beidem. Mir fiel als erstes die Queen ein, danach meine Omas, die Motorradfahrer mit ihren Bandanas, die Katholiken aus Osteuropa, die vielen muslimischen Frauen, die ihr Kopftuch freiwillig mit Stolz tragen und auch, dass es als modisches Accessoire getragen wird. Zitat Ende. Wilsinski startete daraufhin eine Protestaktion mit dem Wortlaut »Ich zeige Gesicht gegen die AfD und trage Kopftuch«, in der Menschen in den sozialen Netzwerken Fotos von sich mit Kopftuch teilten. Also das ist etwas, zu dem nicht nur aufgerufen, sondern dem auch zahlreich Folge geleistet wurde. Es wurde dazu aufgerufen, am 30. Mai bundesweit Kopftuch zu tragen, eben aus Solidaritätsbekundung zu kopftuchtragenden Frauen. Ein Ereignis, das mit Sicherheit die feministischen Debatten in den letzten Jahren nochmal sehr verändert hat, beziehungsweise auch nochmal eine starke Zäsur dargestellt hat, ist mit Sicherheit die Kölner Silvesternacht 2015. In der Folge dieser Ereignisse der Nacht formierte sich ein Kollektiv an jungen Bloggerinnen, Autorinnen und Netzaktivistinnen, viele davon aus dem Dunstkreis von Missy und teilweise der Mädchenmannschaft, unter anderem Kybra Gümüşay, Anne Wiezorek, Stefanie Lohaus, Emine Aslan etc., die sich ihrer eigenen Wortwahl zufolge ausnahmslos sowohl gegen Sexismus als auch Rassismus einsetzen wollten. Dazu riefen sie eben diesen Hashtag namens ausnahmslos ins Leben. Dazu heißt es dann auf der Homepage von ausnahmslos, Zitat, sexualisierte Gewalt darf nicht nur dann thematisiert werden, wenn die Täter die vermeintlich anderen sind. Die muslimischen, arabischen, schwarzen oder nordafrikanischen Männer. Kurzum, all jene, die rechte PopulistInnen als nicht deutsch verstehen. Sie darf auch nicht nur dann Aufmerksamkeit finden, wenn die Opfer vermeintlich weiße Cis-Frauen sind. Zitat Ende. Im Rahmen der Silvesternacht erschienen viele Artikel, die dieses Ereignis mit anderen Events wie Karneval oder dem Oktoberfest verglichen. Wiezorek und Lohaus schrieben 2016 in der Weiß einen Artikel mit dem Titel »Die Rape Culture wurde nicht nach Deutschland importiert, sie war schon immer da«. Dann Zitat aus dem Artikel, bei allen Großereignissen wie etwa dem Oktoberfest und dem Karneval kommt es immer wieder zu sexuellen Übergriffen und auch Vergewaltigungen. Dann wird angegeben, dass auf dem letztjährigen Oktoberfest 10 Vergewaltigungen zur Anzeige kamen, die Dunkelziffer aber auf 200 geschätzt würde. Diese Schätzung wurde von Fachleuten der Polizei als sehr übertrieben, dementiert. Es wird eben ignoriert, dass dieses Event, also eben Köln 2015, sich in Kernpunkten eben doch vom Oktoberfest unterscheidet, insofern, als dass die Täter abgesprochen in großen Gruppen Frauen umringt, beschimpft, belästigt und angefasst haben. Weder die Vorgehensweise noch die Menge der Ausfälle sind mit dem Oktoberfest oder einem anderen öffentlichen Ereignis hierzulande vergleichbar. Wenn man überhaupt ein Ereignis oder ein öffentliches Ereignis bemühen möchte, das an diese Bilder vom von der Silvesternacht erinnert, dann könnte man sie am ehesten mit den Ereignissen des ägyptischen, da hat es jemandem wohl nicht gefallen, dann könnte man sie am ehesten mit den Ereignissen des ägyptischen Tahrir-Platzes vergleichen, als im Rahmen des arabischen Frühlings gerade auch eben an diesem Platz Frauen maßgeblich belästigt, betatscht wurden, bedrängt wurden. Und die UN führte eben im Rahmen dieses arabischen Frühlings eine Studie durch unter Frauen in Kairo und die ergab, dass 99% von ihnen massive Belästigungen im öffentlichen Raum erlebt hätten. Also wenn man da wirklich diese Parallele ziehen will zu einem anderen Ereignis, dann würde sich der ägyptische Tahrir-Platz noch am ehesten anbieten. In den ganzen queer-feministischen Debatten wird betont, dass die Hautfarbe keinen Anlass geben dürfte, Männer strenger zu verurteilen. Wohl aber hat sich der Trend herauskristallisiert, weiße Männer als das größte Problem zu benennen. Hier kommen dann oft noch Attribute wie cis, hetero, alt hinzu. Im Fahrwasser der von Anne Wiezorek initiierten Aufschreikampagne zur Sichtbarmachung von Alltagssexismus ist doch die Debatte um Rainer Brüderle entflammt, der zur Journalistin Laura Himmelreich gesagt hat, sie würde einen Dirndl gut ausfüllen können. Sein weißer Mannsein wurde sehr häufig thematisiert. Und um eben auch so ein bisschen zu zeigen, wird denn dieses weiße Mannsein wirklich so häufig thematisiert, habe ich natürlich auch ein paar Beispiele rausgegriffen. Da wird Mirna Funk, eine Journalistin, gefragt auf Edition F, das ist ein liberal-feministisches Portal, also sie wird gefragt, was müssen wir jetzt bewegen, damit die Zukunft sich für alle in eine positive Richtung wendet. Sie antwortet, wir müssen eine feministische Terrorgruppe gründen und die alten weißen Männer aus dem Weg schaffen. Ist natürlich nur jetzt klar, so ein bisschen humoristisch dargelegt, aber es ist halt schon klar mit diesem Zitat, die alten weißen Männer sind das Problem. Nakissa Salavati schreibt 2016 in der Süddeutschen Zeitung, weiß, männlich, gefährlich, über fehlende Diversity in Chefetagen. Das ist gerade auch ein Zitat, beziehungsweise eine Art von Kritik an den Verhältnissen, die ich immer sehr, sehr unzureichend finde. Also wenn wir es da wirklich mit einer Kritik an den Zuständen zu tun haben, die nur darauf abzielt, in den Chefetagen eine buntere Mischung zu haben, anstatt sich überhaupt zu fragen, wieso gibt es diese Chefetagen und wie kommen Leute in diese Chefetagen und was müssen sie dafür tun, nämlich nach den gleichen Spielregeln spielen wie alle anderen auch. Und ich finde es dann ganz interessant, dass ein Begriff wie Diskriminierung sehr, sehr viel häufiger das Thema ist als Ausbeutung. Und dass man sich irgendwie denkt, wenn irgendwelche anderen Player an den Hebeln sitzen, dass sich auch nur irgendwas verändern würde. Also oder irgendeine Form von Kapitalismuskritik halte ich ja auch nicht mal für gewünscht, wenn ich mir die Art und Weise anschaue. Laurie Penny schreibt 2013 im Guardian: I am infuriated by white men stirring up anti-Muslim prejudice to derail discussions about sexism. Und als weiteres Beispiel ein Zitat von Alok Vaidmenon, der in einem Performance-Duo namens Dark Matter sich beteiligt. Und Alok's pronoun is they. Du glaubst doch jetzt nicht ernsthaft, dass mich das interessiert. No? Nein, definitiv nicht. Also Non-Binary ist keine gültige Identität. What the fuck? Was? Non-Binary ist keine gültige Identität. Es gibt zwei Geschlechter. Haben wir vorhin von Religion gesprochen und dass es Religion zu hinterfragen gilt? Und wieso wirfst du mir dann und hier in den Raum, dass Feminismus als Religion dargestellt? Und was ist das zweigeschlechtliche Binärsystem denn? Wieso wirfst du mir hier they in den Raum? Wenn hier Pronomen von Menschen aberkannt werden und das Gender von Menschen aberkannt wird. Das ist nicht abgeschlossen. Fairer Hinweis, es gibt doch die Möglichkeit nachher. Das ist nicht achtungsvoll, ein Pronomen von einer Person, das nach meiner Person abzuerkennen. Also ernsthaft. Also du wirfst hier was in den Raum und wenn ich dann darauf eingehe, heißt das ist aber gar nicht das Thema. Das ergibt irgendwie keinen großen Sinn, wie ich finde. Du verlangst ja dann, dass ich mich dazu äußere und wenn ich mich dazu äußere, dann heißt es, du redest doch jetzt über den Islam. Also ich habe nicht gesagt. Du hast gesagt, es gibt nicht binäre Geschlecht. Es gibt kein Non-Binary als Geschlecht. Es gibt zwei biologische Geschlechter. Wir sind 8 Milliarden Menschen auf der Welt, weil es zwei biologische Geschlechter gibt. Es gibt mehr biologische Geschlechter. Was definiert biologisches Geschlecht? Was macht das? Das ist ein Thema. Wir haben noch immer Zeit. Bitte mal. Ja. Ja. Sie als Person, ist eine Person, über ein Geschlecht abgesprochen. Und das ist Thema. Das ist das Thema zu dem Thema reden, weil das dann ein also ich habe gerade etwas angemerkt, darauf hat Naila gesagt, dass sie gerne darauf etwas dagegen würde und ich würde es noch gerne hören. Dann entscheide ich doch wieder Platz zu nehmen, anstatt dich jetzt so in Szene zu setzen, das wäre ganz nett. Also ich werde mir das nochmal nicht weiter anhören, dass die Unterricht ich würde jetzt gerne weiterhin Alok Vaidmenon zitieren, weil das Zitat sehr aussagekräftig ist für eben diese Ideologie, die transportiert wird in queer-feministischen Räumen. Er wird interviewt in der Missy 2017 und ich zitiere: Wenn weiße Frauen Brooklyn gentrifizieren und sich über sexuelle Belästigung beschweren, werden 15 Cops geschickt, die in die Häuser von Menschen einbrechen und Papierlose deportieren. Es ist verantwortungslos, Dinge wie Fuck All Men ohne eine Analyse zu Race herum zu posaunen, weil der Staat das benutzt, um so viele Männer of Color umzubringen. Das ist so abgefuckt. Wir müssen als Queers und Transpersonen of Color einen Weg finden, über männliche Gewalt zu sprechen, ohne unsere Männer zu kriminalisieren. Der Grund, weshalb unsere Männer gewaltvoll sind, ist, weil sie Staatsgewalt erfahren und es an uns auslassen. Wie man sieht, Zitat Ende erstmal, wie man sieht, besteht mindestens ein gewisses Verständnis, wenn nicht gar eine Sympathie für den Islam, halten seine Anhänger her als Symbol für das Andersartige, die Unterdrückten, die Widerstandskämpfer. Es stellt kein Problem dar für Queerfeminismus, sich beim Sexismus weißer Männer auf deren Hautfarbe zu beziehen Wohl aber werden allerlei mentale Verrenkungen und Inkonsequenzen praktiziert, damit kulturspezifische Sozialisierung mit dem Sexismus gerade auch arabischer und türkischer Männer nichts zu tun hat. Hier ist die Hautfarbe nun plötzlich kein Thema mehr und alles ist genau derselbe sexistische Einheitsbrei. Die Frage, die sich nun stellt, ist, findet man die Anlagen für diese Doppelstandards, für die Affinität zum Islam bzw. seiner Anhänger schon in den Grundlagen des Queerfeminismus? Hierzu würde ich eben gerne einige im Queerfeminismus zentrale Konzepte erläutern. Zunächst einmal Intersektionalität bzw. Critical Whiteness. Auslöser für Crenshaws Beschäftigung mit dem von ihr geprägten Begriff der Intersektionalität war, dass sie das gehäufte Muster beobachtete, dass in Zeiten von Wirtschaftskrisen überproportional viele schwarze Frauen entlassen wurden und ihre Fälle weder abgedeckt waren durch Antidiskriminierungsgesetze zu Geschlecht noch zu Hautfarbe, weshalb sie dann noch eine Sammelklage 5 schwarzer Frauen gegen General Motors vertrat. Ihr Eindruck war, dass Frauen nur dann sichtbar sind, wenn sie weiß sind und Schwarze nur dann sichtbar, wenn sie Männer sind. Als Ziel ihrer intersektionalen Studien, die sich gerade auf häusliche Gewalt und Vergewaltigung fokussieren, gab sie an, dass die feministischen und antirassistischen Diskurse, die gegenwärtig geführt werden würden, nicht imstande und auch nicht willens seien zu erklären, wieso schwarze Frauen unter dem Radar eben dieser Diskurse entkommen. Debatten über Rassismus würden schwarze Männer fokussieren und Debatten über Feminismus weiße Frauen. Schwarze Frauen jedoch würden eben für 2 Faktoren unterdrückt werden. Als Crenshaw sich ans LAPD wandte, um Statistiken zu häuslicher Gewalt zu erfragen, wurde ihr der Zugriff auf diese verweigert, nachdem Aktivisten Bedenken geäußert hatten, dass eine Herausgabe dieser Statistiken genutzt werden könnte, um häusliche Gewalt als ein Problem ethnischer Minderheiten darzustellen und somit für die Mehrheitsgesellschaft als Bagatelle abzutun. Derselbe Repräsentant behauptete, der Wunsch ginge auch von Männern dieser Minderheiten-Communities aus. Crenshaw zeigte sich über diesen Sachverhalt sehr besorgt. Sie schrieb 1989 in Mapping the Margins, also Mapping the Margins ist doch einer ihrer bahnbrechenden Artikel, wenn man so möchte, wo sie eben das Konzept der Intersektionalität vorstellte. Sie schreibt, ich zitiere, das Problem ist nicht so sehr die Darstellung von Gewalt, wie die Abwesenheit anderer Narrativen und Bilder, um schwarze Erfahrungen wiederzuspiegeln. Die Unterdrückung einiger dieser Debatten im Namen des Antirassismus hat reale Konsequenzen. Zitat Ende. Critical Whiteness wiederum, oder da, wo es um akademische Publikationen geht, kritische Weißseinsforschung, ist ein ursprünglich in den USA entwickelter Ansatz antirassistischer Analyse, der insbesondere die unmarkierte Position im Hinblick auf die Dimension Rassismus, also die weiße Position, fokussiert. Die weiße Position ist dabei mit weißen Privilegien ausgestattet, die Nicht-Weiße nicht. Rassismus wird definiert als die Mischung aus Vorurteil und Macht, also Privilege and Power, Prejudice and Power. People of Color, also POC, können dieser Vorstellung weder rassistisch sein noch Rassismus ausüben, da sie zwar Vorurteile haben können, jedoch nicht über das weiße Privileg der Macht verfügen. Rassismus im Sinne der Critical Whiteness konstituiert sich in der White Supremacy, der weißen Überlegenheit. Weiße, und das ist sehr wichtig auch für die Debatte, Weiße zielt dabei vorgeblich nicht auf die Hautfarbe ab, sondern soll eine soziale Positionierung bezeichnen, weswegen es üblicherweise kursiv gesetzt wird, um die soziale Konstruiertheit zu betonen. Dazu schreibt Tengameya Gobifara auf ihrem Blog, ich zitiere, tja nun, dass ich Rassismen erfahre, muss ich nicht detailreich schildern. Und ich werde auch nicht lange erklären, dass Hautfarbe nicht die Komponente ist, die dich auf Color macht. Menschen über körperliche Merkmale zu rassifizieren, ist auch ein Teil von rassistischen Strukturen. Zitat Ende. Die weiße Position definiert dabei die Spitze einer entlang der Machtachse Rassismus eindimensionalen Hierarchie sozial konstruierter Gruppen. Dieser Sprechort ist der Fixpunkt dieser Achse, von dem aus Rassismus hergestellt wird, der nur abwärts ausgeübt werden kann. Das erlaubt dann zum Beispiel auch keine Analyse von Antisemitismus und liefert das Weltbild eines homogenen Zwangskollektivs, das gegen eine übermächtige Gruppe kämpft. Eine solche Genese von starren gesellschaftlichen Hierarchien ist nicht nur antimaterialistisch, sondern fußt auf Verschwörungstheorien. In diesem Fall in der Annahme einer weißen, das Kapital hütenden und verschworenen Elite, welche die subalternen People of Color beherrsche. Dazu möchte ich noch einen ganz kleinen Einschub machen, damit auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus deutlich wird. Denn in linken Strukturen ist es oft so, dass wenn es um Diskriminierung geht, beziehungsweise wogegen man sich stellt, dann fängt es oft an mit Rassismus und dann kommt eben immer noch Antisemitismus, weil man sich Antisemitismus als eine weitere Diskriminierungsform vorstellt, beziehungsweise auch oft sagt, Antisemitismus ist wie Rassismus gegen Juden. Und dem möchte ich vehement widersprechen. Also Adorno hat schon gesagt, dass eben Antisemitismus die Vorstellung vom Juden sei als Gegenrasse, also das negative Prinzip als solches. Das bedeutet mit anderen Worten, dass Juden sich nur in einer Position der absoluten Negativität vorgestellt werden können. Das heißt also, Antisemitismus funktioniert so, dass man da ein sehr, sehr vorgefertigtes Weltbild hat, in dem es eben eine Gruppe an Menschen gibt, die alles dominiert, die alles beherrscht. Die heutzutage sagen viele ja dann gerne, Juden lenken die Medien, Juden lenken in Wahrheit die USA, die haben das komplette Sagen dort, die haben das komplette Sagen in Nahost. Und man hat also eben dieses Bild von Juden, das beim Antisemiten selbst Ohnmacht erzeugt. Weil er sieht, er ist gefangen in diesen jüdischen Strukturen und Juden beherrschen alles. Juden gehört auch das ganze Kapital. Mein Vater hat das früher auch immer gesagt, die Juden bunkern das Geld der Welt. Und das war für ihn auch komplett unkontrovers. Und man hat es also mit einem sehr verfestigten Weltbild zu tun, in dem der Jude absolut übermächtig ist und ihm nicht beigekommen werden kann. Und was kann man dann also nur mit dem Juden tun? Man kann den Juden wirklich nur in seiner, absoluten Form vernichten. Und genau das ist eben das, was im Dritten Reich erfolgen sollte. Man kann sich das also so vorstellen, dass ja, im Prinzip auch nicht rational gehandelt wurde, wenn man so möchte. Also als die Front für eben das Dritte Reich verloren ging, also für die Deutschen verloren ging, da haben sie aus den Vernichtungsfabriken eben nicht weitere Leute abgezogen, damit die an die Front gehen. Nein, es war wichtig, die Vernichtungsfabriken aufrechtzuerhalten. Also es wurden Rückschläge an der Front hingenommen, man konnte jeden Krieg verlieren, es war ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr wichtig. Es war nur wichtig, in diesen Vernichtungsmaschinerien, in diesen KZs, weiterhin Juden zu vernichten, weiterhin jüdisches Material zu vernichten um jeden Preis, weil man eben einfach Angst vor dieser Allmacht der Juden hatte, vor dieser allumspannenden Macht, die man sich nicht erklären konnte, wo man nicht verstand, wo die herkommt, aber auf jeden Fall der Jude musste weg. Und im Rassismus ist es eben so, dass es geht jetzt auch gar nicht darum, das eine gegen das andere aufzuwiegen, aber eben, während es im Antisemitismus so ist, dass wir es da mit einer überwältigenden Macht zu tun haben, mit etwas, an das man nicht rankommt, den man nicht beikommen kann, ist es eben beim Rassismus so, man schaut auf was herab, man hat also was Niederes, man hat niemanden, der übermächtig ist, man hat jemanden, den man als minderwertig erachtet und man kann ihn aber zumindest noch nutzen für seine Zwecke, was zum Beispiel in der Sklaverei gemacht wurde. Das heißt also, man hat da Leute, die man noch irgendeinem Zweck zuführen kann, mit denen man irgendwie noch Kapital generieren kann, aber mit Juden kann man halt für sich kein Kapital generieren, denn Juden selbst sind ja schon in der Zirkulationssphäre. Das heißt, sie sind nicht in der Produktionssphäre, sie produzieren nicht, sondern sind in der Zirkulationssphäre, wo sie, um es wirklich ganz platt zu sagen, mit Geld einfach nur noch mehr Geld generieren. Juden generieren einfach Geld, Juden sind Geldmaschinen und deswegen auch diese Unterscheidung zwischen Schaffendem und Waffendem Kapital, zwischen dem ehrlichen Arbeiter, dem ehrlichen deutschen Arbeiter und eben die Juden, die wirklich einfach nur ja, die ganze Kohle bunkern. Und das wollte ich nur noch mal wirklich kurz zum Ausdruck bringen, dass Antisemitismus eben schon mehr ist als einfach nur eine Diskriminierung von Juden oder Vorurteile gegen Juden oder einfach nur ein schlechtes Ansehen vom Juden. Also damit ein solches homogenes Zwangskollektiv, wie es in der Critical Whiteness erzeugt wird, aufgeht, müssen diejenigen aus dem Kollektiv ausgeschlossen werden, die sich mit seinem Weltbild nicht identifizieren. Das kann dann entweder bedeuten, den Status als Person of Color aberkannt zu kriegen oder aber als Verräter innerhalb der eigenen Reihen gebrandmarkt zu werden, so wie vor einigen Jahren zum Beispiel Kübra Gümüşay Necla Kelek als Haustürkin bezeichnete, analog zum Malcolm X Ausdruck des House Negroes, also derjenigen Sklaven, die keine Feldarbeit verrichteten und keine abolitionistischen Intentionen hegten. Eine Trendschärfe, und das ist eben auch wieder wichtig für diese ganze Debatte, eine Trennschärfe zwischen Muslimen und People of Color besteht hierbei kaum, gelten doch auch helle Musliminnen als People of Color, da sie mitkollektiviert werden als diejenigen, die vom White Establishment unterdrückt werden. Intersektionaler Feminismus arbeitet da mit ähnlichen Ausschlussmechanismen, wo man eine Frau ausmacht, die die intersektionalen Regeln verletzt. Diejenigen Frauen werden dann, analog zum White Establishment, White Feminists genannt. So kann es sich dann auch ausgehen, dass schon Bell Hooks, eine schwarze Feministin, als White Feminist bezeichnet wurde, genauso wie Chimamanda Adichie, die 2017 herausstellte, dass Transfrauen andere Sozialisierungserfahrungen als Frauen machen. Als weiteres Beispiel kann die schwarze Zionistin Chloe Simone Valerie dienen, die der Black Lives Matter-Bewegung und deren antisemitischen Auswüchsen kritisch gegenübersteht. Sie kann den Maßstäben, die Critical Whiteness und intersektionaler Feminismus an sie legen, nicht gerecht werden, da sie sich der Rassismusanalyse der Critical Whiteness entzieht. Sie wäre womöglich von Malcolm X entsprechend auch als House Negro bezeichnet worden. Das führt dann dazu, dass intersektionaler Feminismus oft gerade denjenigen nicht gerecht wird, die universelle und verhandelbare Frauenrechte fordern. Dieser Feminismus ignoriert beispielsweise Ex-Musliminnen, die patriarchale Unterdrückungsmechanismen in den Communities anprangern. Als Beispiel sei der Fall des schwulen Deutsch-Libanesen Nasser El-Ahmad genannt, der illustriert, was passiert, wenn die in der Critical Whiteness verankerten antirassistischen Dogmen offen zutage treten. Der junge Mann hatte zu einer Großdemonstration für das universelle Recht auf sexuelle Selbstbestimmung durch seinen ehemaligen Wohnbezirk in Berlin-Neukölln aufgerufen. Ziel war es, den Protest gegen die erlittene patriarchale homophobe Gewalt im Namen der Ehre an den Ort des Geschehens zu tragen. El-Ahmads Familie hatte ihn nach seinem Outing misshandelt, mit Mord bedroht und schließlich versucht, ihn in den Libanon zu entführen und ihm dort eine arrangierte Ehe aufzuzwingen. Da es sich bei El-Ahmad um eine von Gewalt betroffene Person of Color handelt, die zu breiter Solidarisierung aufrief, hätte man eine solche auch erwarten können. Es wurde sich jedoch vielerorts in Social Media distanziert, warum man denn ausgerechnet durch vermeintlich besonders sensible Bezirke wie Neukölln mit vielen Moscheen, People of Color, schwarzen Personen und von Klassismus betroffenen Menschen ziehen müsse. Man echauffierte sich über eine angeblich weißdominierte Zusammensetzung der Demonstration und deren verdeckt mitagitierende antimuslimische Stigmatisierung des Bezirks als homophob. Wenn also bereits Sprechakte Herrschaft und Macht konstituieren, dann kann selbst die Benennung von desolaten Zuständen der Minderheitenrechte schon einen antimuslimisch-rassistischen Diskurs stärken. Ein weiteres sehr wichtiges Konzept im Queerfeminismus ist das Konzept des Sprechortes. Als zentraler Ausgangspunkt für queerfeministische Debatten gilt eben gemeinhin das, was man als Sprechort bezeichnet. Sprechort drückt die eigene gesellschaftliche Positionierung aus, von der man Aussagen tätigt. Für den Sprechort relevant sind insbesondere Geschlechtsidentität, Ethnie, sozioökonomischer Hintergrund, aber auch Bildung, Alter, eventuelle Behinderungen etc. Ausgehend vom Sprechort werden oftmals Sprecherhierarchien ausgemacht, was in aller Regel bedeutet, dass entweder die, die als am meisten marginalisiert gelten, am meisten Raum kriegen, sich zu äußern, oder dass man Betroffener eines bestimmten Phänomens sein muss, um sich zu diesem Phänomen zu äußern. Aus dieser Perspektive ergibt es dann Sinn, dass Hannah Wettig vor einigen Jahren auf einem Panel der Mädchenmannschaft keinen Workshop zur Rolle ägyptischer Frauen in der Revolution abhalten konnte, obwohl sie selbst auch schon im Nahost gelebt hat, selbst auch Feministin ist, Journalistin ist. Aber ja, dieses Panel wurde ihr abgesagt, weil sie eben als weiße Frau nicht für arabische Frauen sprechen könnte. So einschränkend für pluralistische Debatte dieses Konzept nun schon gelten kann, wird es noch verengt dadurch, dass es oftmals einen idealtypischen Betroffenen gibt. Ein von Rassismus idealtypischer Betroffener muss in queerfeministischen Kreisen die weiße Mehrheitsgesellschaft als Unterdrücker ausmachen. Spricht er von Rassismus, Homophobie und ähnlichen regressiven Ideologien in der eigenen Community, so kann ihn das die Stimme kosten. Gern gesehen sind gerade die Sprecher, die die eigene als unterdrückt geltende Community affirmieren und ihre Selbstbestimmtheit in dieser Community betonen. Weiterhin bemerkenswert ist, dass gleiche Handlungen bei verschiedenen Sprechorten völlig unterschiedlich bewertet werden. Dazu möchte ich aus den Anschläge zitieren. Anschläge ist ein queer-feministisches Magazin aus Österreich. Dort schreibt Jacobi Farah 2015, ich zitiere, eine Freundin von mir hat Hausverbot in diversen linken Räumen, weil sie sich als Muslima mit ihren Brüdern und Schwestern in Palästina solidarisiert und das durch das Tragen einer Kufia sichtbar macht. Eine Kufia, auch bekannt als Palituch, sei ein Symbol des Antisemitismus, so der Vorwurf. Das stimmt mitunter auch. Zum Beispiel, wenn Nazis sie sich aneignen und tragen. Das ist dann sogar sehr einschlägig antisemitisch. Aber sie ist kein Fascho, sondern eine muslimische Frau of Color, die alles andere als antisemitisch ist. Die Kompetenz zu differenzieren fehlt allerdings vielen weißen Linken, insbesondere Antideutschen. Zitat Ende. Der Artikel hieß dann tatsächlich auch Kartoffeln mit Falafel-Fetisch. Nun kann man also feststellen, das Pali-Tuch ist ein Symbol des Widerstandskampfes, wenn von Muslimen getragen, aber ein antisemitisches Accessoire, wenn Nazis sie tragen. Völlig verkannt wird hier, dass es ideologische Schnittmengen beim Vernichtungsantisemitismus von islamischer wie von nationalsozialistischer Seite gibt. Dazu möchte ich auch noch mal kurz was anmerken, damit auch so ein bisschen klar wird, dass es diese, ich sag mal, diese Kumpanei schon historisch durchaus gab. Es gab von 43 bis 45 eine SS-Einheit, die nannte sich SS Hanjar. Und die wurde formiert unter dem damaligen kroatischen Faschostaat, also der Nezavisna Država Hrvatska, der unabhängigen, also dem unabhängigen Staat Kroatien. Es war aber keine Armee, die Kroatien unterstand, sondern es war eine Armee, die ja eben Deutschland unterstand. Und Himmler nannte die Soldaten, die in ihr organisiert waren, also es waren 20.000 Soldaten, die eben größtenteils Muslime waren. Himmler nannte sie Muselgermanen und in diesen Strukturen wurde eben der Islam, wenn man so möchte, sehr respektiert. Das heißt also, die Soldaten konnten sich zu Imamen ausbilden lassen, ihre Gebetszeiten wurden eingehalten, es wurde darauf geachtet, dass ihnen kein Schweinefleisch serviert wird, also das heißt, sie hatten wirklich eine Umgebung, in der sie ihren Glauben sehr, sehr frei und sehr, sehr gut ausleben konnten. Karl Gustav Sauberzweig, der einer der Kommandeure dieser Einheit war, war auch sehr, sehr angetan von den Soldaten und lobte, dass ihr erster Prophet zwar weiterhin Mohammed sei, aber ihr zweiter Prophet definitiv schon Hitler sei. Und für ihn war vor allem sehr, sehr beachtlich, wie stark auch die gemeinsamen Werte waren. Das heißt also Werte wie totale Disziplin, totale Unterwerfung unter eine große Macht, der Wille zum Kampf, eben der Wille auch zur Hörigkeit eben unter diese Macht. Und von dem her waren das wirklich Strukturen in dieser SS-Einheit, die sehr, sehr gut zusammengingen mit dem Nationalsozialismus. Also wenn man da irgendwie eine Dichotomie aufmachen möchte zwischen islamischem Antisemitismus oder eben nationalsozialistischem Antisemitismus und also diese Dichotomie ist so gar nicht da, weil das einfach historisch bedingt schon auch häufiger einfach verschmolzen ist. Wenn man sich dazu noch näher einlesen möchte, was ich auch ein sehr interessantes Thema finde, ich kann von David Mutterdell das Buch für Prophet und Führer empfehlen. Das ist mittlerweile auch in der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen, also kostet normalerweise 30 Euro, in der Bundeszentrale kostet es 7 Euro. Also kann ich auf jeden Fall wärmstens weiterempfehlen, da wird das alles noch und nöcher auch erläutert und zu dem Thema ist es wahrscheinlich so das Standardwerk. In den letzten Jahren gab es eben auch immer wieder, gerade auf Demonstrationen, Zweckbündnisse zwischen muslimischen und nicht-muslimischen Antisemiten. Letztgenannte können sich dabei eben sowohl links- wie auch rechtspolitisch positionieren. Ein weiteres eben sehr schlagkräftiges Beispiel für eben diese Fixierung auf den Sprechort kann man in Heidelberg sehen, also da eben, wo ich auch herkomme. Am 9.05.2018 nahm das weibliche Aushängeschild der Ahmadiyya, Kola Mariam Hübsch, an einer vom queer-feministischen Kollektiv Heidelberg organisierten Podiumsdiskussion mit dem Titel »Zwischen Macht und Moral – religiöse und politische Thesen zur Sexismusdebatte« teil. Auf dem Werbeplakat für die Veranstaltung wurde Hübsch mit den Attributen Publizistin und Muslima angekündigt. Religionszugehörigkeit als Kompetenzmarker zu verwenden, ist in einer Bewegung, die den Glauben an universalistische, unveräußerliche Rechte und Freiheiten zugunsten von Partikularinteressen und jedem noch so regressiven antimodernen Habitus aufgegeben hat, nur noch konsequent. Ein Politikverständnis, das denjenigen marginalisierten Subjekten, die ihre politischen Ziele mittragen, automatisch Expertenstatus für alle übergeordneten Zusammenhänge verleiht, erfüllt den Vorwurf des Paternalismus, den sie auf westliche weiße Feministinnen projiziert. Sie hält diese Subjekte beispielsweise für unfähig, sich aus dem ideologischen Korsett des Islam zu befreien und verstößt sie, sobald sie nicht mehr die Rolle idealtypischer Betroffener spielen. Nämlich dann, wenn sie sich aus eigenem Antrieb, durch eigene kritische Reflexion der Gesellschaft und ihrer Rolle in dieser zugunsten der Entfaltung ihrer Individualität vom Kollektiv emanzipieren. Wenn etwa gefordert wird, dass nur Burka-Trägerinnen sich zum Tragen der Burka in all seinen repressiven Facetten äußern dürfen, kann das zwangsläufig nur bedeuten, die Stimmen westlich sozialisierter Frauen, eben vorwiegend Konvertitinnen, zu hören. Denn eine in den Westen geflohene Frau, die ihre Burka ablegt, verliert ihre Sprecherinnenautorität in dem Moment, in dem sie das islamische Zwangskollektiv verlässt. Dann würde ich gerne noch einen Blog zum Thema Kopftuch machen. Denn das Kopftuch ist natürlich auch ein sehr polarisierendes Thema. Es ist so, dass ich nächste Woche auch in Hannover eine dezidierte Kopftuchkritik halten werde. Aber das möchte ich jetzt erstmal nur anschneiden. Aber also das Ganze wird es nächsten Samstag nochmal quasi ausführlicher geben. Das Kopftuch wurde in den letzten Jahren von queer-feministischer Seite auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen umgedeutet und eben versucht, sich anzueignen. Zum einen ist, also eine der Narrativen ist, dass das Kopftuch ein antirassistisches Statement sein könnte, beziehungsweise ein Statement der Solidarität. So steht es 2016 in der Missy: In einer antimuslimisch-rassistischen Gesellschaft bleibt die Sichtbarkeit als Muslimin ein Widerstandskampf, eine bewusste Ablehnung der Assimilation an die christliche Dominanzkultur. Wie beim Kopftuchmädchen-Hashtag geschildert, wird insbesondere seit der Präsidentschaft Trumps das Kopftuch zum Zeichen des Widerstandes gegen den Sexismus des weißen Mannes stilisiert. Das geschieht dann ausschließlich durch westliche Feministinnen, die keinen legislativen Zwängen unterliegen, das Kopftuch zu tragen. Für sie ist es eine Absage an Trumps antimuslimisches Ressentiment. Was hierbei völlig aus dem Blick gerät, ist, dass auch in Trumps Amerika alle Frauen selbst entscheiden können, ohne Angst vor staatlichen Sanktionen, ob sie ein Kopftuch tragen oder nicht. Der globale Großteil der Kopftuchträgerinnen hat diese Wahl nicht. Ein Kopftuch kann nicht Widerstandssymbol sein, sondern im Gegenteil, gerade da, wo nicht erzwungen, implizite Zustimmung zu Geschlechterapartheid bedeuten. Es gibt andere Wege, sich mit Musliminnen zu solidarisieren, gerade mit denen, die nicht als im Westen aufgewachsene Postergirls für den Islam und die islamische Bedeckung werben. Das intersektionale Denken argumentiert dabei selbst rassistisch. Gerade da, wo es den Islam rassifiziert, das heißt die Zugehörigkeit zu dieser Religion als unveränderliches, nicht zu kritisierendes Wesensmerkmal seiner Anhängerschaft interpretiert. Muslime und Musliminnen werden so zu protegierten linker Feministinnen und das Kopftuch wird zum Zeichen des Widerstandes gegen die weiße Mehrheitsgesellschaft umgedeutet. Eine ebenfalls sehr beliebte Deutung ist das Kopftuch als eine Unterstützung, um Freiheit von Dauersexualisierung zu erlangen. Was ich damit meine ist, da würde ich eben gerne die schon erwähnte Cola Mariam Hübsch zitieren. Sie wird da von der Frankfurter Rundschau interviewt. Und da würde ich gerne zwei Fragen bzw. zwei Antworten vor allem zitieren. Sie wird gefragt: Zum Kopftuch gibt es nur zwei Verse im Koran. Sie tragen eines und schreiben in ihrem Buch unter dem Schleier die Freiheit, das Kopftuch könne zur Emanzipation beitragen. Wie das? Sie antwortet, Zitat: Weil es der Philosophie, die hinter diesem Stück Stoff steht, darum geht, Rahmenbedingungen für Geschlechtergerechtigkeit zu schaffen. Es geht darum, Liebe vor Profanisierung zu schützen und die Verantwortung für Familie und verbindliche Beziehungen zu betonen. Das gilt derzeit vor allem für Männer. Nebenbei entzieht man sich dem Wettbewerb des weiblichen Körpers. Dann eine weitere Frage oder eine Feststellung, den Sie ja im Buch als Ausdruck eines Werteverfalls deuten. Daraufhin antwortet Maria Hübsch, Zitat: Schon junge Mädchen stehen unter Druck, weil sie Schönheitsidealen genügen möchten, weil sie sich Moden unterwerfen. Wir leben in einer sehr oberflächlichen materiellen Welt und schon die Körper und die Reize von Frauen stehen in Konkurrenz zueinander. Entsprechend werden Mädchen und Frauen von Männern betrachtet und zugeordnet. Mit dem Kopftuch sende ich eine Botschaft aus. Reizarm nenne ich das. Ich werde entsprechend stärker als Person wahrgenommen. Zitat Ende. Völlig verkannt wird hier, dass Sexualisierung eben keine Einbahnstraße ist. Es gilt selbstverständlich, die Schönheitsindustrie aus feministischer Sicht zu kritisieren, samt aller Folgen und samt aller beengenden Schönheitsideale. Sexualisierung ist dabei eben nicht nur da, wo Frauen wenig anhaben oder auch wenig anhaben müssen, um zu beeindrucken, sondern gerade auch da, wo sie Blicke abwehren müssen, weil ihr ganzer Körper ein dauernder Quell der Sünde ist. Wo Frauen die Verantwortung tragen dafür, dass Männer keine anstößigen Gedanken kriegen, ja, wo Frauen sogar dafür verantwortlich sind, Männer von ihrer Menschlichkeit zu überzeugen. Es mag auf den ersten Blick erleichternd wirken, sich aus dem Wettbewerb mit Frauen zurückzuziehen, weniger angesehen zu werden. Diese Freiheit ist aber nur eine vermeintliche, zieht sie eben die Unfreiheit nach sich, dass die Last, nicht objektifiziert zu werden, immer auf einem selbst liegt. Das Kopftuch aber auch anzeigt, dass man sich der eigenen inhärenten Sündigkeit auch bewusst ist. die Zurichtungen des weiblichen Körpers alleine in den Vermarktungsmechanismen westlich-kapitalistischer Gesellschaften zu verorten, kann dann natürlich dazu führen, dass das Kopftuchtragen widerspruchsfrei zur subversiven Gegenstrategie verklärt wird. Interessant wäre dann natürlich zu wissen, wie Kohler Marian Hübsch mit einer solchen Argumentationsgrundlage legitimiert, dass teilweise schon Mädchen im Vorschulalter Kopftuch tragen. Weil die müssen sich ja dann anscheinend auch schon Reiz angeben. Und das wäre wirklich ein Punkt, der sehr interessant nachzuhaken wäre. Dann der Hijab gerade auch als feministisches Statement, da wo er freiwillig getragen wird. Dazu zitiere ich von Reyhan Şahin: Früher war das Kopftuch ein Stigma für die türkische Gastarbeiterhausfrau, heute tragen es gebildete, modebewusste und souveräne Frauen. Der Inhalt des Stigmas Kopftuch wurde positiv umgedeutet, das nennt man Selbstermächtigung. Denn viele der jungen Frauen tragen das Kopftuch heutzutage freiwillig. Sie übernehmen dabei nicht stumpf das traditionell behaftete Islamverständnis ihrer Eltern, sondern sie lesen, erkundigen sich und eignen sich ein neues Islamverständnis an. Dabei integrieren sie ihre religiösen Vorstellungen in ihren säkularisierten Alltag in Deutschland. Zitat Ende. Was ich mich eben bei solchen Statements immer frage, ist, ob die Autorinnen solcher, wir deuten Symbole um Parolen, sich denn fragen, wieso sich nie ein Mann selbst ermächtigt über das Kopftuch. Es besteht kein Sinn dafür, dass diese Entscheidungen immer nur Frauen treffen, beziehungsweise Frauen diese Entscheidungen treffen müssen. Dass die Frauen, die komplett ohne äußere Zwänge entscheiden können, global eine absolute Minderheit darstellen. Dass selbst die Frauen, die in Ländern ohne entsprechende äußere legislative Zwänge leben, oft Druck von ihren Communities haben. Das heißt also, das ist durchaus auch üblich und ich kenne das auch teilweise aus, also ich selber bin ja aus Bosnien, wo ja der Islam auch eine tragende Religion ist. Wenn da in einer Community, in einer konservativen Community eine junge Frau mit dem Kopftuch anfängt, dann tritt so eine Art Dominoeffekt ein. Denn dann ist diese Frau auf einmal die eine Frau, die anständig und ehrbar ist. Und es stellt sich eben die Frage in einer solchen Community, wieso wollen denn die anderen Mädchen und Frauen nicht auch anständige Frauen sein? Das heißt also schon wirklich, dieses Kopftuchtragen in der Minderheit fängt dann an, ein Problem zu sein für die anderen Frauen, weil das Kopftuch eben existiert, um eben gute von schlechten Frauen zu trennen. Und entsprechend müssen sich dann andere Frauen auch die Frage gefallen lassen, wieso sie denn eben nicht auch gerne anständige und gute Frauen wären. Und ein solcher Druck wird dann eben weitergegeben an alle Frauen in der Community. Das heißt also, ein Kopftuch hat eben immer eine Außenwirkung, die potenziell alle Frauen beeinflusst. Und es ist eben nicht einfach eine Privatangelegenheit, gerade auch, weil das Kopftuch nicht wie andere Kleidungsstücke abgelegt und weggelegt werden kann, wie man gerade möchte. Deswegen ist es mir auch ein Anliegen, dass das gewünschte Kinderkopftuchverbot, wie es Terre de Femme formuliert haben und wie sie entsprechend auch als Petition gerade am Laufen haben, dass es durchgesetzt wird. Denn es ist für gerade eben junge muslimische Mädchen in der Schule sehr, sehr schwierig, denn die haben gerade auch ganz viel Druck von ihren gleichaltrigen Mitschülern und wenn da eben auch ein Mädchen anfängt, Kopftuch zu tragen, also der Druck ist einfach wirklich auf diese jungen Mädchen sehr, sehr groß und es geht wirklich nahezu immer von den Eltern aus, dass da wirklich immer die Eltern auch den Druck machen, dass da die Brüder auch den Druck machen. Und es wäre einfach ein sehr, sehr wichtiges legislatives Werkzeug, was man diesen Mädchen an die Hand legen könnte, wenn diese Mädchen das Gesetz im Rücken hätten, wenn sie darauf pochen könnten, dass es nun mal so ist, dass sie kein Kopftuch tragen dürfen. Und wenn sie halt wirklich einfach in einer Situation wären in der Schule, in der sie wirklich mit den Jungs auf Augenhöhe sind. Also wenn wirklich diese super ehrenvollen Ehrenmänner da nicht irgendwie die Option hätten, diese Mädchen einzuschränken, diese Mädchen zu irgendwas zu pushen, das sie nicht wollen, sondern wenn wirklich die Mädchen ein so mächtiges Instrument wie eben das Gesetz in der Hand hätten, dass sie sagen könnten, nein, wir haben hier zumindest diese 5, 6, 7 Stunden, die wir in der Schule sind, haben wir hier wirklich irgendwie die Möglichkeit, mit den Jungs auf Augenhöhe zu sein und wir müssen nicht ein Symbol tragen, das unsere Unterwürfigkeit als Frau symbolisiert, beziehungsweise eben auch unser Bewusstsein dafür, dass wir wissen, dass unser Körper eine ständige Sünde ist. Und deswegen ist auch mir persönlich dieses Kinderkopftuchverbot auch ein großes Anliegen. Dann würde ich gerne noch zum Schluss auf kurz ein anderes Thema eingehen, das nämlich gerade auch in queeren Kreisen recht beliebt ist, und zwar das Konzept des Pinkwashing. Es gibt viele bekannte Aktivistinnen, Akademikerinnen, die sich positiv auf dieses Konzept beziehen, zum Beispiel eben in den USA Angela Davis und Sarah Schulman, die also denen dieses Konzept sehr vertraut, sehr geläufig ist, die das eben auch propagieren, dazu auch Workshops abhalten. Unter Pinkwashing wird eine Vermarktungs- bzw. eine politische Strategie verstanden, die Menschen, Staaten oder Organisationen positiv darstellen soll, indem sich diese mit LGBT-Belangen identifizieren. Judith Butler hat das einmal so definiert. Ich zitiere: Wenn homosexuellen Rechte zu einem Merkmal für den fortschrittlicheren Status europäischer Kulturen instrumentalisiert und benutzt werden, um staatliche Sicherheitsapparate auszubauen, dann ist diese Politik von einem europäischen Nationalismus und der Ausweitung sicherheitspolitischer Machtregime vereinnahmt worden. Zitat Ende. Im Fall des jüdischen Staates soll das heißen, Israel zeige sich in entsprechenden Fragen deshalb aufgeschlossen, um in perfider Absicht die sogenannte Besatzung zu verschleiern und die arabische Bevölkerung zu unterdrücken. Für diese These gibt es natürlich keinen Beweis, Belege sind aber auch nicht gewünscht, denn es handelt sich um eine queere Verschwörungstheorie. Auf der Website von Berlin Against Pinkwashing wird die Frage, was ist Pinkwashing, folgendermaßen beantwortet. Ich zitiere: Pinkwashing passiert, wenn LGBTQI-Rechte dazu genutzt werden, eine komplett andere Agenda zu promoten, die in Realität nichts mit diesen Rechten gemein hat, sondern sich um Politik und Macht dreht. Diese Art von falscher Unterstützung kann von Firmen, Institutionen oder Regierungen genutzt werden. Viele Regierungen nutzen zum Beispiel LGBTQI-Rechte als Zeichen für ihre Modernität und Progressivität, während jemand, der anders ist, als unzivilisiert und homophob dargestellt wird. Diese Strategie wird von vielen sogenannten westlichen Ländern genutzt, wenn diese darin einen Mehrwert für sich sehen. Es ist dabei nichts weiter als eigennütziger Rassismus und fügt der LGBTQI-Gemeinschaft erheblichen Schaden zu. Israel und seine westlichen Verbündeten benutzen Pinkwashing, um von den Menschenrechtsverletzungen in den besetzten palästinensischen Gebieten abzulenken. Also es ist jetzt so, dass entsprechend queere Aktivisten, die so argumentieren, das Ganze im Sinne dieser Critical Whiteness tun. Das heißt also, wir haben, wenn man das so möchte, symbolisch einmal den jüdischen Staat, den übermächtigen Kolonialstaat, der ja eben auch als ein weißer Staat entsprechend angesehen wird, als jemand, der militärisch eben on top ist und der eben die People of Color, die Palästinenser unterdrückt. Und in dieser sehr, sehr einfachen Machthierarchie ist es eben auch so, dass wir eben das eine Ende der Achse haben, wo eben die Weißen stehen, also die Juden und ihr Kolonialstaat, und eben die Kolonisierten, also die Palästinenser, die Araber, die People of Color. Also was sich hier eben genau widerspiegelt in diesem Pinkwashing-Konzept, ist eben genau dieser Antisemitismus, von dem ich sprach. Das heißt also, wir haben hier einen Staat Israel, der nichts tun kann, ohne irgendwas im Hinterkopf zu haben. Israel kann nicht einfach von sich aus gut sein, kann nicht einfach Menschen supporten, kann nicht in Naturkatastrophen helfen, kann nicht Gay-Paraden abhalten, also kann nicht ungestört Gay-Paraden abhalten, ohne dass es dafür einen höheren Grund gibt. Also ohne dass es darum geht, als ja, gay-friendly wahrgenommen zu werden, als Wohltäter wahrgenommen zu werden. Aber die Agenda ist eigentlich eine ganz andere. Und das ist eben das, was ich mit Antisemitismus meine. Der Jude hat immer eine verdeckte Agenda. Also er hat immer irgendwas anderes im Sinn. Selbst wenn er was Gutes tut, hat er damit aber eigentlich irgendwas Finsteres im Sinn. Also da sind irgendwelche finsteren Mächte am Werk. Denn kein Jude und hier eben Israel als Jude unter den Staaten, wie man auch so schön sagt, also der Jude kann nicht wirklich was Gutes im Sinn haben, sondern er will immer irgendeinen Profit für sich rausschlagen, sei es nur eine bessere Reputation. Und das habe ich wirklich nochmal auch deswegen mit reingenommen, weil gerade auch global unter Queer-Feministen, Queer-Feministinnen dieses Konzept sehr, sehr beliebt ist und sich dieses Konzept sehr, sehr gerne bedient wird und gerade eben auch mit dieser Critical Whiteness-Achse da nochmal so gespielt wird. Ja, als Fazit möchte ich eben gerne zusammenfassen, also ich fände es sehr wünschenswert, wenn es einen Feminismus gäbe, von mir aus auch gerne mehr in der Tradition der zweiten Welle, auch wenn es da mit Sicherheit Dinge gibt, die kritikabel sind und die ich nicht teile, aber es wäre einfach schön, wenn es wieder einen Feminismus gäbe, der wirklich anerkennen würde, dass Unterdrückung, beziehungsweise eben das Patriarchat, dass Unterdrückung, dass das nicht irgendeine Sache ist, die sich beliebig ändern kann nach eigenem Befinden, sondern dass Unterdrückung, dass Macht, dass Gewalt, dass das einfach wirklich feststehende Begriffe sind, dass das Begriffe sind, die man mit Bedeutung füllen kann und dass es vor allem eben auch Begriffe sind, die für Frauen einfach universell gelten. Dass also nicht, dass man also nicht eben sagen kann, dass etwas, was den einigen Frauen mit Gewalt übergestülpt wird, für die anderen Frauen aber gleichzeitig Empowerment ist, sondern dass wir wirklich darüber reden können, und das ist auch was, was analog durchaus zur Prostitution geht, dass wir wirklich eben darüber reden können, dass es Strukturen gibt, die dafür geschaffen wurden, Frauen zu unterdrücken und die keinen anderen Sinn haben, und dass diese Strukturen auch nicht in irgendeiner Weise aufgebessert werden, wenn es Frauen gibt, die sagen, wir gehen damit konform oder für uns fühlt sich das gut an oder wir haben uns das so ausgesucht. Also wenn wir wirklich einfach so wieder ein bisschen diese Wörter wie eben Freiheit vor allem auch, also wirklich auch, wenn wir solche Begriffe wieder mit Inhalten füllen könnten und irgendwie wieder ganz klar benennen könnten, was Freiheit eigentlich ist und was Freiheit voraussetzt und wie Freiheit erzielt werden kann und vor allem eben, was keine Freiheit ist, davon man sich wünscht, dass es Freiheit wäre. Also ich finde, es wäre schön, wenn wir einfach wieder wirklich solche Begrifflichkeiten an den Tag legen könnten, die nicht einfach von Befindlichkeiten abhängen. Dankeschön.